J, heute ist Party Party. J, wir hüpfen zum Beat. Zum Beat. It's Party Party, alle hüpfen auf und nieder.